Anna mag Schule und sie mag Kino und Theater. Die Schauburg ist das Kindertheater in München. Anna war hier mit ihrem Opa und Lisa. Prima, spitze! Interessant. Toll, super!